Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 891 an Goethe. Wenn für die nächsten Monate noch auf Graf kann gezählt werden und sonst keine Lücke in dem Personale entsteht, so ist das Stück möglicherweise zu besetzen. Gewinnen würde es freilich, wenn die Jagemann sich noch zur Sorel entschließen wollte. Ich will Ihnen die Besetzung, wie ich mir sie ausgedacht, heute noch zuschicken. Was das Publikum etwa an den einzelnen Leistungen vermisste, müssen wir durch ein gutes Ensemble zu ersetzen suchen. SCH